verwundete Männer, die sich hinter Hecken verstecken. Verstummte Bekenner, die gefesselt an Ketten verrecken. Wiederkehrender Schrecken verbündet alle, die leiden. Verkündet Vorsicht, um seine Fallen zu meiden. Blinder Gehorsam wird von Unterdrückten gefordert. Das Volk zerrüttet, Widerständler ermordet. Angst macht sich breit im Land der Schatten. Regiert von Ratten, die alles nahmen, was sie fanden. Die Schlacht überstanden, waren es die Menschen leid, sich weiter zu wehren und beendeten den Fight. Leider durch Neid entzweit kam so die Zeit. Für den Feind vorzutäuschen, hätte das Volk befreit. Nicht gescheit genug, erlag es dem Betrug. Er brachte es so weit, dass es den König erschlug. Der Prinz vertut die Chance, Mut unter Beweis zu stellen. Das Land versinkt im Dunkeln mit immer weniger Lichtquellen. Licht nur spärlich, das Leben gefährlich. Vom Dunkel beherrscht, macht das Sehen beschwerlich. Niemand wehrt sich, nur ein letzter Funke. Zeichen der Hoffnung erhält diese Stunde. Licht nur spärlich, das Leben gefährlich. Vom Dunkel beherrscht, macht das Sehen beschwerlich. Niemand wehrt sich, nur ein letzter Funke. Zeichen der Hoffnung erhält diese Stunde. Ritter auf Pferden, bereit für ihr Land zu sterben, zogen aus in großer Zahl und ritten ins Verderben. Es sollte ein großer, abschreckender Sieg werden. Jetzt liegt eine ganze verdammte Armee in Scherben. Die Erben ihrer Macht gewannen listig die Schlacht. Dem Felder des Königs wurden falsche Fakten gebracht. Er unterschätzte den Feind, welcher mit Neidern vereint auf den Leichtmut setzte, im Hinterhalt erscheint. Verletzte wurden getötet, Kleider vom Blut gerötet. Hass und Angst hatten hier gemeinsam gewütet. Fruchtbares Land verödet, denn die neuen Machthaber wollten nur Sklaven und Weiber für ihr Nachtlager. Die Pracht aber, die das Land früher schmückte, scheint in der Nacht vergraben, weil das Glück verunglückte. Bedrückte Menschen kämpfen jetzt mit dem Alltag. Nur Gedanken wehren sich noch gegen diese Gewalttat. Licht nur spärlich, das Leben gefährlich. Vom Dunkel beherrscht, macht das Sehen beschwerlich. Niemand wehrt sich, nur ein letzter Funke. Zeichen der Hoffnung erhält diese Stunde. Licht nur spärlich, das Leben gefährlich. Vom Dunkel beherrscht, macht das Sehen beschwerlich. Niemand wehrt sich, nur ein letzter Funke. Zeichen der Hoffnung erhält diese Stunde. Alte Krieger verblutet, neue nie wieder geduldet. Alle wurden gehängt, weil es Verrat beschuldigt. Menschen entmutigt, was bleibt, ist purer Hass. Wenn alle alles verloren glauben, ist auf uns Verlass. Spricht der junge Anführer, der schon zahlreichen auf Rührer aus der Unterschicht erinnern, sie sich nicht an früher, sondern sehen ihre Zukunft nicht gezügelt durch Vernunft. Glauben an ihre Flügel, schärfen Verstand, der abgestumpft durch die alten Regeln. Sie kämpfen mit Schlägeln gegen dämpfende Knebel, nicht für absurdes Überleben, sondern gegen Klügel. Reden und feiges nicht handeln, brauchen keinen überreden, können Feigheit verwandeln, durch ihre Taten starten. Alle, die verraten wurden, mit neuem Mut in ihren Spaten, reißen tiefe Furchen, ehrliche und Schurken vereint gegen den Feind, brennen ihre Mauern nieder mit dem Funken, der aufgekeimt. Es scheint, als würde keiner sich dem entgegenstellen, doch der Regen setzt dagegen in Form von Stromschnellen. Die Dämme brechen, Angreifer und Feind im selben Boot, plötzlich vereint. Helfen sie sich in der Not, teilen ihr letztes Brot und heilen ihre Wunden. Vieles wird sich ändern durch diese schicksalhaften Stunden. Licht nur spärlich, das Leben gefährlich. Vom Dunkel beherrscht, macht das Sehen beschwerlich. Niemand wehrt sich, nur ein letzter Funke. Zeichen der Hoffnung erhält diese Stunde. Licht nur spärlich, das Leben gefährlich. Vom Dunkel beherrscht, macht das Sehen beschwerlich. Niemand wehrt sich, nur ein letzter Funke. Zeichen der Hoffnung erhält diese Stunde. Wasser zerstörte alles, was die Menschen übersahen. Nur die Stärksten überlebten, die meisten starben in Scharen. Von da an waren Narben nicht mehr physisch ihr Begleiter. Nie mehr auf Frieden warten, sie fühlen sich gescheiter. Bereit ein Leben mit, nicht gegeneinander zu führen. Den Segen, das Überleben geben, statt Hass zu schüren. Sie wählten einen Rat, dies umzusetzen in die Tat. Um zu nutzen, was ihnen diese neue Chance gab. Licht nur spärlich, das Leben gefährlich. Vom Dunkel beherrscht, macht das Sehen beschwerlich. Doch jemand wehrt sich und ein letzter Funke. Zeichen der Hoffnung erhält diese Stunde.